Abschnitt 2 aus Androgyne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Er schloss die Augen und horchte. Er sah riesige Märchenrosen, schwarze, blutdürstige, weiße auf langen Stängeln, sich wiegende Rosen. Sie verneigten sich tief und tiefer, sie richteten sich stolz empor, sie lockten und lachten, trunken ihrer eigenen Pracht. Er sah Tuberosen, weiß wie Bethlehemssterne, feinstrunkig mit bläulichem Geäder. Er sah Urbäume von weißen und roten Azaleen, belastet und überladen von weichflaumiger Blütenpracht und herrlich anzuschauen, wie reiche Ballkleider auf wundersamen Märchengestalten längst verstorbener adliger Frauen. Er sah Orchideen auf heiß geöffneten Lippen, lustheischenden, giftigen Lippen und Lilien mit weit gebreitetem Mutterschoß der keuschen Lüste und Narzissen und Bionen, Begonien und Kamelien. Eine ganze Sintflut von berauschendem Farbengift, berückendem, saugenden Duft überströmte seine Seele. Der weiche Maienduft des Flieders ergoss sich in ihm mit der stillen, kindlich-naiven Serenade der Hirtenflöten in heißen Frühlingsnächten. Wie brünstige Triumphfanfare brauste das gelle Purpur der Rosen. Mit keuschen Armen umfingen die Lilien sein Herz, lüstern saugten an ihm mit roten Zungen die Orchideen. In weißem, kalten Glanz tanzten um ihn die Tuberosen. Wie aphrodisisches Gift ergoss sich in ihm der berückende Duft der Akazienblüten, geschwängert von dem blitzheißen Sommergewitter. Und alle diese Düfte, kühl und weich wie reine Mädchenaugen, unwissend ihres Geschlechts, heiß und gierig wie die Arme einer rasenden Hetäre, giftig und schreiend wie der Blick einer getretenen Otter. Dies alles ergoss sich in ihm, durchdrängte, durchsättigte ihn. Er war berauscht, machtlos. Er fühlte, dass er kein Glied rühren könnte. Er unterschied nicht mehr die Eindrücke voneinander. Er sah keine Farben, fühlte den Duft nicht mehr. Alles wurde eins. Aus der Tiefe blühte in ihm auf ein weites Brachfeld, öde, traurig, schwer gebreitet wie das Stöhnen der Glocken in der Abenddämmerung des grünen Donnerstags. Weit in der Ferne blaute ein glitzernder Streifen eines fernen Sees, still gebettet von der schlafschweren Hitze des Mittags. Nur hie und da schoss empor der schlanke Stängel einer Königskerze, als hätte sie die durchglühte Erdscholle aufgerissen und drohte nun mit siegesmächtiger Faust dem Himmel. Nur hier und da ein paar verkümmerte Wacholderbüsche, verkrampft zu seltsamen Formen, als wären sie krank an dem Gift der Leichen, die hier einstens die Erde gedüngt haben. Nur hier und da an den sandigen Gräbern träumten blaue Zichorienkörbchen, sehnsüchtig auf den Sonnenuntergang wartend, wenn sie die Blüten zusammenschließen und den Kirchhofzauber der öden Heide schauernd durchkosten dürften. Dann wieder sah er Kreuzwege auf den Moortriften zwischen den Sümpfen und abschüssigen Gräben. Die Stunde des Mitternachtsgrauens naht, voll von schreckender Angst und Pein. Ab und zu schießt ein Irrlicht, behende wie ein Gedanke über die sumpfigen Wassertümpel, blitzt auf ein stilles geheimes Leuchten, hin und wieder bellt ein Hund auf im nahen Dorf. Ein anderer antwortet ihm mit lang gedehnten Winseln. Dann wieder der gelle Ruf des Nachtwächterhornes und wieder Stille. Stille, die sich hineinschraubt, mählich und tief in die dunkelsten Abgründe und alles aufsaugt. Mein Heute und mein Morgen, die den Schritt und jede Regung lahmlegt und einen so unendlich einsam, so weltfern und daseinsfremd macht. Und in immer neuen Bildern erstand vor seinen Augen sein ganzes Heimatland. Ein riesiges Laken, zerrissen und zerfetzt in grüne Gerstenlappen, in weiß aufgeblühte Heidekrautfelder, goldene Roggenteppiche, blutrote Beete, Peitschen schwerer Weizenähren. Die ganze Erde ist maitrunken, brünstig in ihrer Blütenpracht, ungeheuer in ihrer schöpferischen Raserei, in der hochzeitlichen Majestät andächtiger Liebe. Die ganze Erde weit hinauf bis an die Umfriedung der Weißen Kirche auf der Anhöhe. Breite Ströme von Glocken, Klängen gossen sich in das flache Land hinab. Ringsherum brandete das Gebogen eines mächtigen Kirchenliedes während der Prozession am frohen Leichnamfest. Zwischen dem schwarzen Gebüsch und dem dichten Gehege schimmerten die weißen Kleider der Mädchen, die zu Füßen des Priesters mit dem Allerheiligsten Blumen streuten. Es blauten die langen Bauernröcke, gegürtelt mit breiten roten Schals. Er zuckte auf, lechzte nach mehr Sehnsucht. Unaufhörlich in wunderlichen Reigen. Ein Hochzeitsgang an einem Julitag. Das breite Schluchzen der Geigen, gefertigt aus der Lindenrinde. Das heisere Stöhnen der Bässe, die von dem Geld klappern, das der Bräutigam in ihr Inneres geworfen hat. Und ein jauchzendes Geschrei, das in taktmäßigen Abständen mit schrillen Strahlen in die Luft hinaufschießt. Jucha hei! Dann wieder schleppt sich ein Trauergeleite im Spätherbst auf der regendurchweichten Landstraße. Ein paar Mädchen tragen den weißen Sarg eines Kindes. Dann wieder ein feierlicher Pilgerzug, der zu dem Wunderbild eines Heiligen wallfahrtet. Dann wieder, ohne Ende, ohne Maß. Langsam dunkelte es ihm in den Augen. Nur ein paar unklarer, abgerissener Bilder glitten faul und zögernd über sein Gehirn. Die Seele dämmerte, wiegte sich in weiches Träumen, erlosch, bis sie sich plötzlich in einem mächtigen Lied emporriss. Der heimtückische Zauber, das berauschende Gift der exotischen Blumen und das Paradies der Heimatserde, das alles ließ seine Seele erbeben mit dem dröhnenden, ehernen Schrittklang von Rittern, die in Erz gegossen schienen, dass die Erde unter ihrer siegesjauchzenden Schrittwucht erbebte. Dann fühlte er seine Seele auftauen in den schluchzenden Klagen der Mutter, die ihre Erstgeburt verlor. Sie ergrünte in dem Myrtenkranz hochzeitlicher Lieder. Sie raste in trunkenem Tanz mit Jauchzen und Stampfen auf dem Boden einer überfüllten Schenke, schoss hoch empor mit wildem Schrei, wie die Blüte der Königskerze auf dem sengend heißen Brachacker. Das ganze Lied ergoss sich in einem düsteren, wilden Bett, vertrocknete, schnellte rückwärts zurück, um mächtiger noch vorzustürmen und sich endlos über das ganze Flachland zu ergießen. Eine entsetzliche Macht packte ihn in ihre Arme. Die Tollwut des Gewitters umkrallte ihn mit dem Geächze der Verdammnis, warf ihn auf die kochende Gischt eines abgrundigen Mahlstroms, wütete in ihm, heulte, krachte, schleuderte ihn kreischend hin und her, die steilen Felsen hinauf wie ein Wrack. Nur in der Tiefe, ganz in der Tiefe des bodenlosen Trichters ein heller Klang. Der schwand und wieder aufleuchtete, sank unter und wieder auftauchte, wie der Widerschein eines blassen Sternes in dem schäumenden Strudel dunkler Wogen. Lange hat dieser helle Strahl mit der spritzenden Wasserflut, mit dem Gewitter aufgewühlter Wogen gerungen. Aber beharrlich ergoss er sich in lange, schmale Streifen, tanzte über den Fluten in zierlichen Schlangenwindungen, rollte sich zusammen, schnellte dann wie eine aufgerollte Feder lang hin. Über dem sturmgepeitschten Abgrund verzweifelten Ächzens und Kreischens, über dem Strudel abgründiger Qual, dem Geheul und Geschrei toll gewordener Gewitterbrunst flogen stille, sehnsüchtige, weich gesponnene Lichtwellen. Immer breitere, immer stärkere Wellen der Beruhigung und lichter Versagung entzückter Gebete umfingen den Sturm, und das qualschreiende Entsetzen in heilige Mutterarme pressten es an sich in unendlicher Liebe. Wiegten es in eine überirdische Sehnsucht, in einen ohnmächtigen Verzückungstraum. Da, ein Mädchengesicht tauchte auf, ein heller, heiliger Klang in dem schwarzen Sturmakkorden, der helle Widerschein eines blassen Sternes in dem schäumenden Gischt dunkler Wogen. Nie früher hatte er es gesehen, aber er kannte es gut, dies Mädchengesicht. Er wachte auf, rieb sich die Augen, ging in dem Zimmer auf und ab, aber er konnte die Vision dieses Gesichtes nicht loswerden. Halb Kind, halb Weib. Ja, ja, sie war es sicher. Sie ließ ihm den Blumenstrauß auf die Estrade reichen. Er dachte nach, woher seine plötzliche Gewissheit, dass sie es war. Jemand Fremdes hat ihm die Blumen hinaufgereicht. Und er dachte und grübelte. Sie war also da. Sie saß in der ersten Reihe und leuchtete das dunkle Doppelgestirn ihrer Augen in seine Seele hinein. Sie hat den Abglanz in ihr zurückgelassen. Damals, als die ganze Welt vor meinen Augen in Nebelschwaden zerrann, als alles zusammenströmte in dem Orkan des Gewitters, das unter meinen Fingern heulte, hat die Macht der Sehnsucht den Abglanz ihrer Augen in mir festgeklebt. Ich selbst habe zu den Augen das Gesicht geformt, denn nur dieses und kein anderes erglüht in dem Glanz solcher Augen. Und der Glanz umfing ihn von allen Seiten, ergoss sich in sein Blut, durchströmte seine Adern, ein heißer Schauer durchzuckte ihn. Er zitterte in unbekanntem Wonneschmerz. Denn vor der Stunde der Erlösung geschehen seltsame Zeichen und Wunder, flüsterte er leise in sich hinein. Die ganze Mutter Erde ist in mir aufgewacht. Das ganze Leben glitt mit Blitzesschnelle über das Himmelsgewölbe meiner Seele. Die ganze Verzweiflungslust meines Lebens breitete vor meinen Augen ihre schweren, wunden Fittiche von einem End zum anderen. Blieb wieder stehen und starrte lange den Blumenstrauß an und das breite, rote Band mit dem mystischen Namen. Ja, sie ist rank und biegsam wie der Stängel der Tuberose und ihre Augen so rein wie die weißen Bethlehemssterne, die auf ihn ruhten und sich träumerisch hin und her wiegten. Woher nur die Vision dieses Gesichtchens, halb Kind, halb Weib? Er dachte, das ist die geheime Stunde, bevor die Sonne aufwacht. Er sah lange durch das Fenster auf die schneeigen Felder der Vorstädte. In dem ersten Morgenschauer blaute der Schnee. Ein Streifen heller Töne ergoss sich in Schlangenlinien den Himmelsrand entlang, verschwand, tauchte auf und umfing den Osten breiter und breiter. Ende von Abschnitt 2.